Die römische Kirche fühlte sich als weltumspannende Einheit und betonte ihre Heilsnotwendigkeit für die gesamte Menschheit. Horro sub esse Romano Pontifici omni humane creature declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino de necessitate salutis. Zudem erklären, sagen und bestimmen wir, dass es für alle Menschen eine Heilsnotwendigkeit ist, dem römischen Papste untertan zu sein. So heißt es in einer Bulle des Papstes Bonifaz des 8. aus dem Jahre 1302. Aber gerade nach Bonifaz dem 8., der so sehr die Einheit der Kirche unter dem Papst und dem Primat der Geistlichen vor der weltlichen Gewalt betont hatte, kam es zur großen Wende. In ganz Europa wütete die Pest. Das Volk der Gläubigen sah sich unter dem Zwang allzu hoher Abgaben. Auf Nichtentrichtung der Steuern standen häufig kirchliche Strafen. Der deutsche Kaiser und der französische König mischten sich wieder in Papstwahl und Kirchenregiment ein. Schließlich litt die Kirche unter dem fast ein halbes Jahrhundert dauernden Schisma der innerkirchlichen Spaltung, in der sich zwei und dann drei Päpste um die Rechtmäßigkeit stritten. Erst das Konstanzer Konzil in den Jahren 1414 bis 1418 konnte das Schisma beenden. Das Konzil hatte sich zugleich mit den Lehren des Engländers Johannes Wycliffe zu befassen, die in dem Prager Professor Johannes Hus einen fanatischen Anwalt gefunden hatten. Seine Verurteilung und öffentliche Hinrichtung machte der Hussitenbewegung kein Ende. Ein regelrechter Kreuzzug brachte in den jahrelangen Hussitenkriegen viel Not und Elend über das böhmische Land, das fast geschlossen diese Lehren angenommen hatte. Zum ersten Male in der Geschichte des christlichen Abendlandes drohte der Abfall eines ganzen Landes. Es sollte sich bald zeigen, dass man mit der Verurteilung einer Irrlehre diese zwar zurückdrängen, sie aber nicht aus der Welt schaffen kann, solange nicht deren ursprüngliche Beweggründe, das heißt die berechtigten Vorwürfe, durch eine ernsthafte Erneuerung von innen beseitigt werden. Die Humanisten vertraten eine Renaissance, eine Wiedergeburt des Menschen vom Menschen her, nach den großen Vorbildern der Antike. Viel verdanken wir jenen Gelehrten, nur eines nicht, die Wiederherstellung der inneren Einheit, die Heilung jenes Bruches, der sich schon deutlich innerhalb des abendländischen Christentums abzuzeichnen begann. Das christliche Leben krankte an gar vielem. Die Hexenverfolgungen verraten mehr als nur die Grausamkeit der damaligen Zeit. Sie zeugen von einer inneren Unsicherheit, einer erschütternden Daseinsangst des spätmittelalterlichen Menschen. Man griff nach Sicherungen, nicht nur für dieses Leben, nein, darüber hinaus, und kaufte sich ein in die Ewigkeit durch Ablässe. So wurde ein eigentlich löblicher, frommer Brauch auch bald ein Mittel für gewissenlose Geschäftemacher. Die Lebensweise des Klerus war bis in die höchsten Ämter hinauf oft allzu weit entfernt vom Ideal christlicher Vollkommenheit. Jene Daseinsfreude, ein Merkmal der damaligen Zeit, hatte viele von ihnen berauscht und sie ihrer Würde und ihres Amtes entfremdet. Selbst der Stuhl Petri wurde zum Handelsobjekt rivalisierender Machthaber. Dem Adel wurden Abteien und geistliche Pfründen zur billigen Altersversorgung. Der niedere Klerus war oft in erschreckendem Maße ungebildet und auch die Klöster waren zum Großteil längst nicht mehr die alten Pflanzstätten tiefer Innerlichkeit und Gottgeweihtheit. Die Landesfürsten bemächtigten sich auch bald der Oberaufsicht über die Diözesen ihres Landes. Die innere Ordnung des christlichen Abendlandes war bedroht. Die sozialen Gegensätze erreichten immer gefährlichere Formen. Eine Unruhe wie nie zuvor hatte alle Kreise des Volkes erfasst. Gewiss gab es viele Prälaten und Geistliche, die ihr Amt würdig verwalteten und selbst Vorbilder christlichen Lebenswandels waren. Aber war ihre Stimme nicht allzu schwach? Ein Nikolaus von Cues in Deutschland, Bernhardin von Siena und Johannes Capestrano in Italien, Vinzenz Ferrer in Frankreich, was konnten sie und alle anderen, die sich in heiligem Eifer gegen die Flut des Niederganges stemmten, ausrichten? Sie haben viel gewirkt. Trotzdem konnten sie die lang ersehnte und bitter notwendige Reform an Haupt und Gliedern nicht herbeiführen. Längst war man sich darüber einig, dass die Krebsgeschwüre eines argen Missbrauchs die kirchliche Institution überwuchert hatten. Die Kirche selbst war sich darüber klar, dass diese zu beseitigen seien. Doch über das Ausmaß und die Folgen eines solchen schweren Eingriffs schienen keine klaren Vorstellungen zu herrschen. Welche Erwartungen hegte daher die schwer geprüfte deutsche Christenheit, als der Augustinermönch Dr. Martinus Luther am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen seiner Reformvorschläge an der Schlosskirche zu Wittenberg an der Elbe bekannt gab? Es ist kein Zweifel, dass echte Frömmigkeit und tief innere Anteilnahme am Geschick des Christentums seine Beweggründe zu diesem Schritt gewesen sind. Es bedurfte des damals berühmtesten Theologen Dr. Eck, um Luther während der Leipziger Disputation zu beweisen, dass er eine neue, nicht mehr streng kirchliche Lehre vertrat und sich damit außerhalb des katholischen Glaubens gestellt hatte. Mit der Bulle Exsurge Domine hat Papst Leo X. Unter dem 15. Juni 1520 41 der Thesen Luthers verdammt. Prefatos omnes et singulos articulos soi errores tanquam ut premititur, respektive hereticos, aut scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium offensivos. Alle und jeder einzelne der genannten Artikel oder Irrtümer, wie sie vorgelegt sind, ob als heretisch, anstößig, falsch, den Ohren der Gläubigen zuwider oder angetan, einfache Gemüter irre zu führen, sowie den katholischen Wahrheiten entgegengesetzt, verurteilen wir, weisen wir zurück und verwerfen wir.